ich hör die Bächlein rauschen im Walde hier und hin. Im Walde in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten schönen Zeit. Im Mondesschimmer fliehen, als säh ich unter mir das Schloss im Tale liegen, und ist doch so weit von hier, als will